meiner Seelen Reichtum sein. Geliebter Jesu, du allein sollst meiner Seelen Reichtum sein. Du allein, geliebter Jesu, du allein sollst meiner Seelen meiner Seelen Reichtum sein.